Kundgabe 5075. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.3.1951. Des Hausvaters Sorge für seine Knechte. Weinbergsarbeit. Ich bin die Liebe selbst, und die Liebe kann euch nichts versagen, es sei denn, eure Seele würde dadurch Schaden nehmen. Meine übergroße und unendliche Liebe müsstet ihr euch vorstellen, so ihr wankelmütig werdet im Glauben, dass ich euch helfe, so euer Vertrauen gering ist und ihr banget in irdischer Not. Ich lasse die meinen nicht in der Not, sondern werde sie stets daraus befreien, wenn es an der Zeit ist. Dass ich euch aber in irdische Not geraten lasse, ist nicht Willkür, sondern Sorge um euer Seelenheil, wie auch weisheitsvolle Voraussicht dessen, was euren Lebensweg erleichtert, um mir ungehindert dienen zu können. Ihr seid in meinen Dienst getreten und als meine Knechte auch der Sorge eures Herrn überlassen. Und stets werde ich so für euch sorgen, dass ihr euren Dienst erfüllen könnt. Ansonsten ich wahrlich ein schlechter Hausvater wäre. Und ich benötige euch. Ich benötige eure Arbeit für mich und mein Reich, weil noch vielen Seelen Rettung gebracht werden soll in geistiger Not. Oft mangelt euch der Glaube daran, oft werdet ihr lau und ihr sehet noch die Welt zu sehr als wichtig an. Oft seid ihr zweifelhaft eurer wichtigen Aufgabe gegenüber. Und dann müssen immer wieder irdische Nöte kommen, die euch den Glauben an mich befestigen und euch erhöhten Auftrieb geben zur geistigen Arbeit. Denn sie wird immer eifriger geleistet werden müssen, je näher es dem Ende zugeht. Und dass es dem Ende zugeht, will ich euch immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es ist nur die Stille vor dem Sturm, die euch zur Zeit gleichgültiger werden lässet, die euch die leisen Zweifel in das Herz senkt, dass die Welt sich behaupten wird und alles Geistige unwirklich sein könnte. Es ist nur noch ein kurzer Aufschub, eine kurze Zeit, die aufs Äußerste ausgenützt werden soll von meinen Knechten. Und auf dass sie ungehindert wirken können, auf dass ihnen die Arbeit in meinem Weinberg nicht zur Last, sondern zur Freude werde, nehme ich jede irdische Last auf mich und betreue meine Diener, wie ein guter Vater seine Kinder betreut. Und im Vertrauen darauf solltet ihr nicht ängstlich und zaghaft sein, denn mir ist alles untertan, und ich kann wahrlich alle Geschehnisse so lenken, dass sie dem Einzelnen zum Segen sind. Meine Sorge solltet ihr offensichtlich erkennen und meiner Liebe immer inne werden, und ihr solltet mir meine Liebe vergelten, indem ihr eifrig ausführet, wozu ich euch berufen habe, indem ihr euren Mitmenschen zuzuführen suchet, was ich euch von oben darbiete, weil es nötig ist, dass die Menschen gespeist werden mit Nahrung von oben, die allein ihren Seelen Kraft gibt und Erkenntnis. Ihr sollt ihnen das Brot des Himmels darreichen, das ihr selbst von mir empfanget. Ihr solltet in Liebe zum Nächsten austeilen, was euch meine Liebe zuwendet. Dann arbeitet ihr in meinem Auftrag, zum Segen der Mitmenschen. Dann seid ihr meine rechten Diener, die allzeit gewiss sein können, dass ich für sie sorge, zeitlich und auch ewig. Amen.